Good evening. Einen schönen guten Abend. I'm still trying to shake off the goosebumps from worship. Ich versuche immer noch die Gänsehaut irgendwie abzuschütteln von dieser Anbetung. Those last two songs are killer. Die beiden letzten Lieder, das war einfach der Wahnsinn. Thank you guys. Dankeschön. I'm very thankful to have this tonight. Bin sehr, sehr dankbar, dass die Bibel dabei habe. Had a little miracle this morning. Ich hatte heute früh ein Wunder. Put my son in the car and I put this on the top of the car. Ich habe meinen Sohn ins Auto gesetzt und habe dann oben die Bibel aufs Auto gelegt. And over the years I've been collecting little notes that I things I learned. Über die Jahre habe ich da viele Notizen drin hineingeschrieben, Dinge, die ich von Gott gelernt habe. You know, notes from my wife, pictures, things like that. Bilder von meiner Frau, auch Notizen von meiner Frau. We're about 15 kilometers from the church and somebody said there's a Bible on your car. Ungefähr so 50 Kilometer entfernt von der Gemeinde, da sagt jemand, das ist eine Bibel. Or they said there's a book. Ein Buch, sagt er, auf dem Dach. And my wife said, what? And she got on, she said, it's the Bible, it's a miracle. Das ist die Bibel, ist ein Wunder, das ist ein Wunder. And people were like, uh-huh. Leute sagen, oh, okay. I lost all the notes, but I got the Bible. Alle Notizen it's like, verloren. It's like God's telling me to start over. Gott sagt mir, ich muss einfach ganz neu wieder beginnen. Tonight after the service, heute Abend nach dem Gottesdienst, if you feel led, I would encourage us, we're going to have a time where we can sit together in twos. Nach dem Gottesdienst, ich würde gerne eine Zeit vorschlagen, wo wir uns zusammensetzen zu zweit. And just talk about what we just heard and pray for each other, maybe just for 3, 4, 5 minutes. Und einfach sprechen über das, was wir gerade gehört haben, und dann miteinander beten für das, was wir gerade gehört haben. And also 2, 4, 3 Minuten. Before we begin, I'd just like to encourage us all to try and join the Jesus March. Bevor wir beginnen, ich möchte euch einfach ermutigen, dass wir alle beim Jesusmarsch dabei sind. I was looking around before service trying to find my favorite one. Ich habe so herumgeschaut und habe geschaut, was ist vielleicht das Schild, was mir am liebsten gefällt. But they're all just so good and aber es sind alle so wunderbar. And you know, Pastor Rob and all of you have been spending your weekends making them. Und Pastor Rob und ihr alle, ihr habt einfach euer Wochenende damit verbracht, sie zu basteln. And I think it's going to be a historical moment. Ich glaube, es wird ein historischer Moment sein, where we can really get behind Jesus' leadership in the march. Wo wir uns einfach hinter der Führung Jesu vereinen können auf diesem Jesusmarsch. And really have a chance to express to Vienna, to Austria, to the world, Jesus in the correct way. Und wir haben damit die Gelegenheit, einfach Wien, Österreich und der Welt einfach Jesus zu zeigen in seiner Weise. Let's pray. Lass uns beten. Father, bless these words, please. Vater, bitte segne diese Worte. Make them be your words for your church. Lass es deine Worte sein für deine Gemeinde. Amen. Amen. So, 2 weeks ago, Pastor Rob spoke about a really sad topic. Vor 2 Wochen hat Pastor Rob über ein sehr trauriges Thema gesprochen. He talked about the tragedy of despair. Er sprach über diese Tragödie der Verzweiflung. Actually, I think it was only in the morning service. So I'm not sure if you, it was also in the evening. Ich glaube, okay. Es war nur in der Früh, nein, es war auch am Abend. And he told about these two beautiful young teenagers who for some reason took their lives. Er sprach über diese wunderbaren zwei Teenager, die dann aus irgendwelchen Gründen ihr Leben sich genommen haben. And there's no words. He talked about how there was ohne Worte. Und er sprach davon, wie es dafür einfach überhaupt keine Worte gibt. There are no words to express. And there's no words to express the anguish that those parents must be going through. Und es gibt keine Worte dafür zu beschreiben, durch was für ein Leid, durch was für eine Qual jetzt die Eltern durchgehen. And our hearts will have been and will continue to go out to them. Unser Herz ist einfach bei ihnen. Und wir weiterhin bei ihnen sein. I started thinking about tragedy. So habe ich darüber nachgedacht über so tragische Dinge in unserem Leben. And there's so much tragedy in the world. Und es gibt so viele tragische Dinge in der ganzen Welt. I don't know if you've heard, but in the last week there's been 3 plane crashes. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. In der letzten Woche waren es 3 Flugzeugunglücke. There was the Malaysian Airlines one, I think 4 months ago. Und vor 4 Monaten davor Malaysian Airlines. And just so much tragedy, and a lot of people ask, why does God allow such tragedy? So viel Tragik, und Menschen fragen sich, warum ist das? Was passiert da? And after the church, I was talking. After the service 2 weeks ago, I was talking to a good friend of mine who's also a Christian. Und vor 2 Wochen nach dem Gottesdienst sprach ich mit einem guten Freund von mir, der auch ein Christ ist. And he's also going through something in his life, and he said, I just don't understand why God allows us to go through these things. Und er geht auch so durch seine Dinge, durch seine Schwierigkeiten durch. Und er fragt sich so, sagt, ich weiß gar nicht, warum lässt Gott diese Dinge zu? Maybe you're dealing with something tonight. Vielleicht bist du heute Abend hier und du hast mit bestimmten Dingen da umzugehen. Some und weißt vielleicht nicht wie. Illness or tragedy or relationship issue, something. Vielleicht eine Krankheit oder irgendetwas Tragisches. Oder vielleicht irgendwas in Beziehungshinsicht. Maybe you're asking God why. Und vielleicht bist du heute Abend hier und denkst, Gott, warum? And you know that why question goes back thousands of years. Wisst ihr, diese Frage, warum, die gibt es schon seit tausenden von Jahren. Back to Job in the Bible, and the psalmist was asking why. Man zurückgeht zum Hiob oder zum Psalmisten. Er stellt die Frage, warum? Think about all the evil we've seen in the world. Denke man an all das Böse, was wir in der Welt bereits gesehen haben. The two world wars, the Holocaust. Zwei Weltkriege, der Holocaust. Genocide. Genozid. The killing fields in Cambodia. In Kambodscha, Massenmord. Even recently we've had 9/11, the Syrian slaughters. Und noch gar nicht so lange her war der 11. September. Oder was passiert ist in Syrien? Right now there's a war in Israel. Oder der Krieg in Israel, der gerade stattfindet. Why is God allowing all this to happen? Und warum lässt Gott all diese Dinge zu? Have you ever asked yourself why pain and suffering have infected our world? Habt ihr euch jemals gefragt, warum Leid und diese Mühen und Qualen unsere Welt so infiziert haben? Let's take a look at John 16:33. Schauen wir uns das einmal an in Johannes Kapitel 16, Vers 33. This is Jesus speaking. Da spricht Jesus. Here on earth you will have many trials and sorrows. Hier auf der Erde werdet ihr viele Prüfungen und sehr viel Leid und Schweres erleben. Right to the point. He didn't lie to us. Direkt auf den Punkt gebracht. Er hat uns nicht belogen. He didn't say you might have many trials and sorrows. Er hat nicht gesagt, naja, es kann sein, vielleicht werdet welche haben. He said you will. Er hat gesagt, nein, ihr werdet sie haben. And if you asked me why God allowed those two young children to take their lives, I could only say I don't know. Und wenn ihr mich fragt, warum hat Gott das zugelassen, dass diese beiden jungen Menschen ihr Leben sich genommen haben? And the truth is sagen, ich weiß es nicht. We can't stand in God's shoes. Und die Wahrheit ist, wir können nicht uns in die Stelle Gottes versetzen. We don't have his mind. Wir haben nicht seinen Verstand. We don't have his eyes. Nicht seine Augen. 1. Corinthians 13:12 says, now we see things imperfectly. 1. Korinther Kapitel 13, Vers 12 heißt, nun sehen wir Dinge noch unvollkommen. But one day we will see everything with perfect clarity. Aber eines Tages werden wir alle Dinge ganz, ganz klar und offenbar sehen. And you know, we can't see everything from our temporal perspective. Wir können nicht alles erkennen aus unserer zeitlichen Perspektive auf die Dinge. And to be honest, those parents tonight, they don't need some big theological explanation. Und um ehrlich zu sein, diese Eltern brauchen nicht irgendwie eine theologische Erklärung jetzt. What they need is to feel the very real presence of Jesus in their lives. Was sie jetzt brauchen, ist einfach, dass sie diese reale Gegenwart Jesu in ihrem Leben genau jetzt spüren können. But generally speaking tonight, I'd like to think about that question, why? Ganz allgemein gesprochen, ich möchte einmal über diese Frage des Warum nachdenken. I think it's important because if we start to step into God's shoes, ich glaube, es ist wichtig, denn wenn wir uns in Gott hineinversetzen and if we don't understand, und dann nicht verstehen, at least some aspects of it, zumindest einige Aspekte davon, we can start to easily let pride build in our heart against God. Könnte es sehr leicht passieren, dass sich einfach Stolz in uns gegen Gott aufbaut. So I'd like to talk about four basic things tonight. Also möchte ich heute Abend über vier grundlegende Dinge sprechen. Very basic. Und das sind ganz grundlegende Dinge. Which I find helpful when people ask me why. Und die finde ich sehr hilfreich, wenn andere Leute mich fragen, warum, warum, warum, warum. You're a Christian, tell me why. Du bist Christ, du kannst mir sagen, warum. And the first one is that God is not the creator of evil and tragedy. Die erste Antwort ist die, Gott ist nicht der Schöpfer von dem Bösen oder von all diesen tragischen Dingen. And suffering. Oder vom Leid. A lot of people say, if God knew everything, then why didn't he just create a world without suffering? Viele Leute fragen, na, wenn Gott alles kann, warum hat er nicht eine Welt ohne Leid geschaffen? Well, the answer is he did, right? Die Antwort ist doch, er hat eine Welt ohne Leid geschaffen. Genesis 1 said, he created everything and after creation he looked at it and he said, it is good. 1. Buch Mose, Kapitel 1, er hat die ganze Schöpfung erschaffen und nachdem er sie erschaffen hatte, schaute er sie an und sagte, es ist sehr gut. So if it was good, where did bad come from? Wenn sie gut war, Wo ist das Böse hergekommen, das Schlechte? Let's start way back at the beginning. Beginnen wir einmal ganz am Anfang. God was in heaven with his son and with the Spirit. Gott war im Himmel mit seinem Sohn und mit dem Heiligen Geist. And he desired to have a bride for his son. Und er hatte das Verlangen, dass er eine Braut für seinen Sohn hat. And in order to do that, he wanted to have the bride to love his son with a genuine love. Damit es geschehen konnte, wollte er, dass diese Braut eine ganz echte Liebe gegenüber seinem Sohn hat. But genuine love is a choice. Aber echte Liebe hat auch eine freie Entscheidung. And in order for us to have a choice, he created us with free will. Und damit wir diese freie Entscheidung treffen konnten, hat er uns geschaffen mit einem freien Willen. He could have just programmed us like robots, right? Er hätte uns programmieren können wie Roboter. You know, I've been fighting the battle against dirt in my house recently. Also in letzter Zeit habe ich einen echten Kampf gekämpft, eine Schlacht gegen den Dreck in unserem Haus. And it's really a battle. I have white floors. Es ist eine echte Schlacht. Ich habe da so weißen Boden. And I have a dog with black hair. Und habe einen Hund mit schwarzen Haaren. And two small kids. Und zwei kleine Kinder. So I've been thinking about like how can I just find myself vacuuming every day. Und ich denke so nach, denke so, den ganzen Tag tue ich hier, oder jeden Tag tue ich da saugen. Was mache ich jetzt? So I bought some vacuum robots. Ich habe einen Vakuumroboter gekauft, zwei gleich. And they are really a blessing from the Lord. Ein echter Segen vom Herrn. I just start them every morning. Ich starte sie jeden Morgen. And they clean my whole house. Und sie machen das ganze Haus sauber. They have auto-return function, it's awesome. Und sie haben sogar auto-return-Funktion, also sie kehren wieder zurück zum Ausgangsort. And you know, They have three programs. Und sie haben drei Programme. But they do the same job every day. Aber sie machen genau das gleiche jeden Tag. They have no choice. Sie haben keine Wahl. They just do what I tell them. They do what they're programmed to do. Und sie machen genau, was ich ihnen da einprogrammiere, und sie machen genau das Programm. But God didn't create us like that. Gott hat uns nicht so geschaffen. He created us with a choice. Er hat uns geschaffen mit einer freien Wahl. I start to see it in my son already. He's only two. Und ich habe bereits das gesehen jetzt in meinem Sohn, der ist erst 2 Jahre alt. He has a very limited understanding of love since he's two. Er ist erst 2 Jahre alt und so ist sein Verständnis von Liebe noch sehr beschränkt. But the other day I told him, no, you didn't do what I told you, go in the corner for 1 minute. Und in einem Tag habe ich ihm gesagt, du schau, du hast nicht getan, was ich dir gesagt habe, geh bitte in die Ecke. He said, Daddy, I love you not. Sagte, Papa, ich liebe dich nicht. Yeah, he's directly translating from German to English. Also er versucht aus dem Deutschen ins Englische zu übersetzen. But the next day I got home from work and he said, Daddy, you're home. Aber am nächsten Tag kam ich nach Hause und sagte, Papa, du kommst nach Hause, schön. And I said, yeah. Ja. And he said, I love you. Und er sagt, Papa, ich liebe dich. And I said, I love you too. Ich liebe dich auch. He said, I love you also too. Und er sagt, ja, ich liebe dich auch. Ja, auch. And it just blessed me so much, you know. Es hat mich so sehr gesegnet. But he has a choice. Aber er hat eine Wahl. And love always has a choice. Und die Liebe hat immer eine Wahl. And God created us with that choice. Und Gott hat uns mit dieser freien Wahl geschaffen. But unfortunately in the garden we chose to disobey God. Aber unglücklicherweise haben wir im Garten uns entschieden, Gott gegenüber ungehorsam zu sein. And with that disobedience, sin was introduced into the world. Und mit diesem Ungehorsam trat die Sünde in die Welt ein. And the Bible says the ground was cursed. Und die Bibel sagt, dass der Boden verflucht wurde. So the curse was introduced. Und so kam der Fluch in die Welt. And you know, there's moral sin when we lie or we're hurtful or we're hateful to someone, which causes people suffering. Es gibt moralische Sünde, wenn wir lügen oder irgendwie jemanden betrügen. Romans 3:23 says, "For all have sinned and fallen short of the glory of God." Römer Kapitel 3, Vers 23, da heißt es, dass alle gesündigt haben und der Herrlichkeit mangeln, die wir doch eigentlich bei Gott haben sollten. And then there's the curse of the ground. Und dann gibt's den Fluch des Bodens. The Bible says that thorns and thistles were introduced. Also kamen da Dornen und Disteln aus dem Boden hervor. So it had an effect on nature. Und sagt, das ist eine Auswirkung auf Natur. And I think that maybe natural disasters are coming from this curse. Und ich glaube auch, dass Naturkatastrophen aus diesem Fluch heraus entstehen. I don't mean that God doesn't have authority over nature. Ich möchte damit nicht sagen, dass Gott nicht die volle Autorität über die Schöpfung, über die Natur hat. Just that the curse was introduced. Aber ich möchte damit sagen, dass ein Fluch damit in die Schöpfung hineingekommen ist. Romans 8:22 says that all of creation is groaning like in childbirth. Römer 8:22. Entschuldigung, da heißt es, dass die ganze Schöpfung praktisch in Gebärschmerzen liegt. It's just longing to get back to its created state. Sie sehnt sich danach, wieder zurückzukehren zu dem ursprünglichen Zustand. So after I started talking about this with my friend, he said, okay, God didn't create it, but then he created the potential for humans to sin. Und als ich mit einem Freund sprach, sagte er nur, naja, okay, das verstehe ich, aber er hat doch das Potenzial der Sünde, er hat das doch geschaffen. Right, he had to. In order to create free will, free choice, we had to be able to choose good or bad. Natürlich, ja, er hat das geschaffen, denn damit wir freie Wahl haben, muss er auch die Möglichkeit, das Gute und das Böse wählen zu können, damit es das schaffen. But it was us who chose to put that potential to sin into reality. Aber es waren wir, die dieses Potenzial zu sündigen dann auch verwirklicht haben. So couldn't God have foreseen it all? Hätte Gott das nicht alles voraussehen können? Of course, and he did. Natürlich hat er es vorausgesehen. Und er konnte es voraussehen. He knew when he created people that they would rebel against him. Er wusste, wenn er Menschen schaffen würde, dass sie mit freiem Willen gegen ihn rebellieren könnten und würden. He knew in foreknowledge he'd have to send his son to redeem us. So wusste er in seiner Vorherkenntnis, dass er seinen Sohn senden müsste, um uns zu erlösen. But he also knew that there would be some who chose to engage him. Aber er wusste auch, dass einige geben würde, die dann sich auf ihn einlassen. And that thought of having an eternal relationship in heaven was worth it for him. Und dieser Gedanke, praktisch eine ewige Beziehung mit uns haben zu können, dies war es ihm wert. We were worth it. Wir waren es ihm wert. Think about parents if they have kids. Denk mal drüber nach, Eltern, die Kinder haben. You probably thought about how your child would be before you decided to have kids. Vielleicht hast du drüber nachgedacht, bevor du dann Kinder bekommen hast. Wie wird das Kind vielleicht sein? Wie wird es sich entwickeln? And maybe you said to your wife, oh, baby, there's a real chance that this kid could hate us when it's a teenager and bring us a lot of heartache. Vielleicht hat er so hin und her gedacht und vielleicht gedacht, du Schatz, wenn das Kind irgendwann mal im Jugendalter ist, da kann es vielleicht ganz schön wehtun. So would you decide not to have the kid because of that? Ja, würde das zu der Entscheidung führen, vielleicht keine Kinder zu bekommen? Of course not. Natürlich nicht. The chance that you have a loving, real, genuine relationship with your child is, it's worth it. Die Möglichkeit, dass ihr eine echte, liebevolle Beziehung doch führen könnt mit eurem Kind, die ist doch wert. And my point is, he did not cause tragedy and suffering, but he did deal with it for us. Mein Punkt ist, er hat Leid und Qual, er hat sie nicht erschaffen, aber er hat sie doch grundlegend behandelt. He is our all-sufficient sacrifice. Er ist das Opfer, was in jeder Hinsicht allgenügend ist. There's this great story in the Old Testament of Elijah. Da gibt es diese großartige Geschichte im Alten Testament von Elia. And Elijah stood before the prophets of Baal. Da stand Elia vor den Propheten des Baal. And he had a sacrifice and an altar. Und da war ein Opfer auf einen Altar gelegt. And he was trying to show that his God was the real God and that the prophets of Baal was a fake God. Er wollte den Beweis erbringen, dass sein Gott der wahre Gott war und die Götter des Baals einfach eine Täuschung. And so he put 12 stones around the altar representing the 12 tribes of Israel. Und so platzierte er 12 Steine um diesen Altar herum und sie repräsentierten die 12 Stämme Israels. And he had them dump barrels and barrels and barrels of water over the sacrifice, over the altar, over the stones. Und er ließ es zu oder ließ dann praktisch ganze Kübel von Wasser über diesen Altar schütten, bis er ganz durchtränkt war. And then he called fire down from heaven. Und dann rief er das Feuer vom Himmel herab. And the fire consumed the altar, it consumed the sacrifice, it consumed the stones, it consumed the water. Und das Feuer, es verzehrte den Altar, es verzehrte die Steine, es verzehrte praktisch alles drumherum, auch das Wasser. There was nothing left. Da war nichts mehr übrig. Nothing, not a drop of water. Da war nichts mehr übrig, nicht mal ein Tröpfchen Wasser. Not a piece of the stone. Nicht ein Fisselchen von dem Stein. And what does that tell us? Was sagt uns das? That under the law, before Jesus, under the period of the law. Das heißt, unter dem Gesetz, in dem Zeitalter des Gesetzes, bevor Jesus gekommen ist. The judgment was greater than the sacrifice. Da war das Gericht größer als das Opfer. That's why they had to always have more sacrifices. Und deshalb mussten sie immer und immer wieder neue Opfer bringen. There was nothing left. It wasn't quenched. Es war vollkommen aufgezehrt. Und da gab es nichts, was das Gericht irgendwie hätte löschen können. But when Jesus stood on the cross, aber als Jesus da am Kreuz hing, and he took all the sickness and death and sin caused from the curse. Und die Krankheit, den Tod, der durch die Sünde und den Fluch entstanden ist, selbst ans Kreuz nahm. And he took every lie and every bit of pain. Und nahm jede Lüge und jede Form von Leid und Qual. And he said, it's finished. Und rief aus, es ist vollbracht. It was done. Da war es vollbracht. And he was still alive. Und lebt aber noch. And what does that tell us? Was sagt uns das? That now under the period of grace with Jesus. Nun in dem Zeitalter der Gnade durch Jesus. God, the sacrifice is greater than God's judgment. Ist das Opfer größer als Gottes Gericht? He was still alive, and he's still alive today. Er lebte noch, und lebt jetzt noch. And that's why we have direct access to our God. Und deshalb haben wir direkten Zugang zu unserem Gott. And that's why we're free today. Und deshalb sind wir frei. And I think sometimes when we look at Jesus on the cross. Und ich denke manchmal, wenn wir so auf Jesus schauen am Kreuz. We see the pain he went through. Dann sehen wir das Leid, was er da durchgemacht hat. But we don't always see what happened in the spiritual realm. Aber wir sehen nicht immer, was da in der geistlichen Welt dabei passiert ist. We don't see how he dealt with the curse for us. Wir können nicht gleich sehen, wie praktisch mit diesem Fluch da umgegangen ist. And I'd like to show you a video in a moment, which I think I found on the internet, which I think illustrates that very well. Ich werde euch gleich ein Video zeigen, was ich im Internet gefunden habe, von dem ich glaube, dass es das in einer Weise doch irgendwie darstellt. And it's pretty intense video, so if you have children here tonight. Und es ist recht intensiv, wenn ihr also Kinder hier habt. I would encourage you to maybe take them for a snack or something. Ja, dann würde ich vielleicht empfehlen, sie für einen Snack zu nehmen oder eben. I would say anyone under 13 shouldn't watch it. Also jeder unter 13 soll es vielleicht nicht. And you know, sometimes we see what happened on the cross, where some people say, "Wow, it's terrible what the Jews and the Romans did." Manchmal sehen wir, was am Kreuz passiert ist, und Leute sagen, naja, schrecklich, schrecklich, was die Juden und die Römer Jesus angetan haben. But we did that. Wir haben es ihm angetan. We are responsible for that. Wir sind dafür verantwortlich. So watch this video and just try and understand the spiritual things that happened on that day. Schaut einmal das Video an und versucht zu verstehen, was in der geistlichen Welt, im Geistlichen da geschehen ist in diesem Moment. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. It's an intense video, but I think it very well shows the spiritual side of what happened on the cross. Es ist ein sehr intensives Video, aber es zeigt, glaube ich, die geistliche Seite dessen, was am Kreuz passiert ist. And I think it's so important to understand that. Und ich glaube, es ist so wichtig, das zu verstehen. He dealt with it on the cross. Einfach zu verstehen, dass es ganz und gar am Kreuz abgehandelt hat. He didn't create sin, but he dealt with it. Er hat die Sünde nicht erschaffen, aber hat mit ihr ein Ende gemacht. The second point I'd like to talk about is that. Das zweite, worüber ich sprechen möchte, ist. Though suffering isn't good, God can use it for good. Obwohl Leiden für sich genommen nicht gut ist, Gott kann es doch zum Guten verwenden. And he does that by fulfilling his promise. Und macht dies, indem seine Verheißung erfüllt. We all know Romans 8:28. Wir kennen alle Römer 8:28. For God works all things together for the good. Gott wirkt alle Dinge zusammen zum Guten. For those who love him. Für die, die ihn lieben. And notice he doesn't say he caused suffering and then he works things together for the good. Er hat nicht gesagt, ich habe aus seiner Sicht das Leid erschaffen und werde ich doch alles zum Guten wirken. And notice it doesn't say that you might see how he worked it together for the good in your lifetime. Es steht auch nicht, dass du vielleicht sehen wirst, dass alles Dinge zum Guten zusammenwirken wird in deiner Lebenszeit. It could be after your lifetime. Es kann nach deinem Leben sein. And notice that he doesn't say he promises that to everyone. Und sagt auch nicht, dass das zu allen verspricht. That promise is just for those who love him. Das Versprechen ist an die gerichtet, die ihn lieben. And we have this great example of Joseph in the Bible. Aber wir haben dieses großartige Beispiel des Josef in der Bibel. He really went through a lot of suffering. Und ist wirklich durch viel Leid gegangen. Imagine being sold into slavery by your brothers. Stell dir mal vor, du wirst verkauft in die Sklaverei von deinen eigenen Geschwistern. He was falsely accused. Er wurde falsch angeklagt. Falsely imprisoned. Fälschlicherweise ins Gefängnis gesetzt. And about a dozen years later, he finally started to see how God was working it together for the good. Und dann viele Jahre später hat erst gesehen, wie Gott das zusammenbringt und zusammenwirkt zum Guten. And he had the chance to stand in front of his brothers who sold him into slavery. Und so hatte dann die Möglichkeit, dass seine Brüder vor ihm stehen, an denen ja in die Sklaverei verkauft hatten. Let's see what his attitude was. Und schaut mal, wie seine Haltung da war. You intended to harm me, but God intended it all for good. Und was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. He brought me to this position so I could save the lives of many people. Er hat mich in diese Position gestellt, auf dass ich die Leben vieler retten könnte. And it's a perfect example. If we are committed to God, he promises us that he will work our suffering together for the good. Aber es ist ein perfektes Beispiel. Wenn wir uns Gott hingeben, dann verspricht er uns, dass er unser Leid und alle Dinge zusammen zum Guten wirkt. And you might say, no, my situation is too tough. Und vielleicht magst du sagen, nein, ich kann mir das nicht vorstellen. Meine Situation, die ist zu schwierig. There's been too much damage. Da ist zu viel Schaden schon angerichtet. It's been too painful. Schon zu viel Leid, was ich erlebt habe. But just think, he took the worst thing that happened in the universe, in the history of the universe. Überlegt einmal, er hat das Schlimmste, was im ganzen Geschichte des Universums geschehen ist, hat er auf sich genommen. The death of God. Er hat den Tod Gottes, der Mensch geworden ist, auf sich genommen. On the cross. Am Kreuz. And he turned it into the best thing that ever happened in the history of the universe. Und er hat es umgewandelt in das Beste, was je in der Geschichte des Universums geschehen ist. The opening of heaven for all those who love him. Nämlich, dass der Himmel öffnet für alle, die ihn lieben. So although suffering isn't good, God can use it. Obwohl das Leiden für sich genommen nicht gut ist, kann Gott doch das Leiden zum Guten verwenden. The third point is that what we're going through now can't compare to what he has in store for us. Der dritte Punkt ist, was wir jetzt durchmachen, kann nicht verglichen werden mit dem, was er für uns vorbereitet hat. And I don't want to minimize pain here on earth. That's not my objective tonight. Und ich möchte jetzt nicht irgendwie Leiden oder Qualen durch die Menschen gehen, irgendwie gering achten. Das ist nicht meine mein Anliegen. Let's take a look at this next verse from Paul. Schauen wir uns einmal diesen nächsten Vers an von Paulus. Just remember, Paul was beaten, imprisoned, shipwrecked. Erinnert euch einmal daran, Paulus wurde geschlagen, er war im Gefängnis, er litt Schiffbruch. And he probably went through much more suffering than we will ever go through. Und er ist vielleicht viel mehr Leiden gegangen, als wir vielleicht je durchgehen werden. Let's look at his attitude. Schau uns einmal seine Haltung da an. Yet what we suffer now is nothing compared to the glory he will reveal to us later. Ich bin aber überzeugt davon, dass unser jetziges Leiden bedeutungslos nichts ist im Vergleich zu der Herrlichkeit, die uns später schenken wird. It's nothing. Nichts. Bedeutungslos. Nothing. It's not meaningless. It's nothing, not even a little bit. Nicht einmal nichts. You know, I don't want to minimize pain here on earth. Ich möchte das Leid, was wir auf Erden erleben, nicht irgendwie gering schätzen. My mom's been battling cancer for 12 years now. Meine Mutter, sie kämpft mit Krebs jetzt seit 12 Jahren. It's the worst kind of cancer. Und die schlimmste Form von Krebs. It causes her pain every single day. Jeden Tag hat sie diesen Schmerz. But she never ever lets. She never is a bad testimony to people. Also lässt es nie zu, dass sie da irgendwie ein schlechtes Zeugnis ist vor anderen Menschen. I know she's scared. Ich weiß, dass sie auch Furcht und Angst hat. But she is always pointing people to Jesus. She says, God's in control. Aber sie weist immer Leute auf Jesus hin und sagt, Gott hat das unter Kontrolle. And why do you think she does that? Und warum macht sie das? Because she knows the glory he will reveal to us later. Denn sie weiß über diese Herrlichkeit, die er später an ihr offenbaren wird. That's how she gets through the day. Und so schafft es durch jeden Tag. And just think about if you're going something tonight. Think about your 500th day in heaven. Denk mal drüber nach. Vielleicht macht ihr irgendwelche schlimmen Sachen momentan durch. Dann denkt einmal mal ein Stück weiter. Vielleicht den 500. Tag im Himmel. Or after 2 years in heaven. Oder seid vielleicht 2 Jahre bereits im Himmel. And you have infinite years to come. Und das sind noch unendlich viele Jahre, die da kommen werden im Himmel. Somebody says, how are you doing? Niemand fragt dich, hey, wie geht's dir? You're going to say, excellent. Wahnsinn, excellent, super. And they're going to say, but you dealt with cancer down there for 12 years. Aber du warst doch die hatte doch Krebs unten, da auf der Erde. You have to start taking chemo again. Du musst doch Chemotherapie immer wieder nehmen. You're going to lose all your hair again. You lost all your hair down there, right? Und du warst doch die alle die Haare verloren hat. And my mom will say, yeah, but look, I'm in heaven. Aber meine Mutter wird sagen, ja, aber schau, hier bin ich. It can't im compare with the riches of his glory. Es lässt sich gar nicht vergleichen mit den Reichtümern seiner Herrlichkeit. And God's promising us that one day, Gott verspricht uns eines Tages, there'll be no more crying, no more pain, no more tears. Kein Schreien, kein Weinen mehr, kein Leid, keine Tränen. And if you're going through something today, let the words of 1 Corinthians 2:9 just soak into your soul. Und wenn ihr jetzt oder du durch etwas hindurchgehst, heute, gerade in diesem Moment, dann lass diese Worte von 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9 wirklich ganz tief in dein Herz, in deine Seele eindringen. It's one of my mom's favorite verses. Das ist einer der Lieblingsverse von meiner Mutter. No eye has seen. Kein Auge hat gesehen. No ear has heard. Kein Ohr hat gehört. No mind can conceive. Kein Verstand kann begreifen. What he is preparing for the ones he loves. Was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. The fourth point I'd like to talk about is that we decide when we go through a tragedy if we want to turn bitter. Der vierte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist der, dass wir die freie Entscheidung haben, wenn wir durch bestimmte Situationen durchgehen, ob wir in der Situation bitter werden. If we want to turn bitter towards God or if we want to turn to God for peace and courage. Ob wir uns gegenüber Gott verbittern oder ob wir uns Gott zuwenden, um von ihm Frieden und Ermutigung zu erhalten. We can run away from him. Wir können von ihm weglaufen. We can put ourselves in his shoes. Wir können uns in seine Position versetzen und Gott spielen. We can say that wasn't right of God. Und sagen, na, das war nicht richtig von Gott. And let pride build up in our heart. Und so baut sich Stolz in unserem Herzen auf. Or we can run into his loving arms and let him give us peace and courage. Aber wir können vielmehr reinlaufen in seine offenen Armen und der Ermutigung und seinen Frieden empfangen. I'd like to show you another video of a young Christian couple who had a child born with Edwards syndrome. Ich möchte euch ein weiteres Video zeigen von einem jungen Paar, was ein Kind bekommen hat mit dem Edwards Syndrom. And how they dealt with it. Und wie sie damit umgegangen sind. God gives, God takes away. Gott gibt und Gott nimmt auch wieder. They're only separated from Elliot by their time left on earth. Sie sind nur von Gott sind nur von ihrem Sohn getrennt, die Zeit, die sie jetzt noch auf der Erde leben. We're only here for a minute. Wir sind hier nur für einen Moment. We need to trust that God is God. Wir müssen vertrauen, dass Gott Gott ist. How easy would it have been for those parents just to say, this is God's fault. Why did he let this happen? Wie leicht hätte es geschehen können, dass die Eltern sagen, das ist Gottes Schuld. Er hätte das nicht zulassen dürfen. To become bitter. Und sie wären so verbittert geworden. But instead, aber stattdessen, they made this video. They're using it to reach so many people. Sie haben dieses Video gemacht. Sie haben es verwendet, um so viele Menschen zu erreichen. We started talking about John 16:33. Can we see the next verse? Wir haben begonnen, über Johannes Kapitel 16, Vers 33 zu sprechen. This is the full verse. So schaut der ganze Vers aus. I've told you these things so that in me you may have peace. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. You will have suffering in this world, but be courageous. I have conquered the world. Hier auf der Erde werdet ihr viel Leid, viel Schweres erleben. Aber habt guten Mut, denn ich habe die Welt überwunden. He gives us everything we need. Look, he gives us peace for the present trial. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Frieden für die Gegenwart, für die Prüfung. And he gives us courage for the future. Und er gibt uns Mut für die Zukunft. And how? Und wie? Because he's conquered the world. Er hat die Welt überwunden. He came down to earth. He felt our pain as a human. Er kam hier auf die Erde und er hat unser Leid als Mensch erlebt. He paid for it on the cross. Er hat dafür bezahlt am Kreuz. Suffering doesn't have the last word anymore. Das Leiden hat nicht das letzte Wort in unserem Leben. Death doesn't have the last word anymore. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. God has the last word. Gott hat das letzte Wort. You know, suffering, it's a very personal problem. Leiden ist ein sehr persönliches Problem. And it demands a very personal response. Und es verlangt nach einer sehr persönlichen Antwort oder Reaktion darauf. And we don't have some distant, disinterested God. Aber wir haben nicht einen Gott, der an uns desinteressiert wäre, der mit uns nichts zu tun haben möchte. We have a very personal God. Wir haben einen ganz persönlichen Gott. Are you broken today? Bist du heute zerbrochen? He was broken for us. Er war für uns zerbrochen. Has somebody betrayed you today? Hat dich jemand verraten? He was betrayed. Er wurde verraten. Anything you're feeling today, he can feel it for you. He's here with you. Egal, was du heute vielleicht verspürst, er kann es mit dir fühlen. I'd like to just close with a quote. Ich möchte mit einem Zitat abschließen. It's from Corrie ten Boom. Das von der Corrie ten Boom. It was written in the depths of a Nazi death camp. Das wurde inmitten eines Konzentrationslagers von ihr geschrieben. She wrote, no matter how deep our darkness, egal wie tief unser Finsternis sein mag, my God is deeper still. Mein Gott, er geht noch tiefer. So today, if you're just remember that he didn't create suffering, but he dealt with it. Also heute, erinnert euch daran, er hat das Leid nicht geschaffen, aber er hat es ganz und gar abgehandelt. Although suffering is not good, he can use it to accomplish good. Obwohl Leid für sich genommen nicht gut ist, so kann er es doch verwenden zum Guten. What we're going through now can't compare to what he has for us in the future. Wo wir jetzt durchgehen, das ist kein Vergleich zu der Herrlichkeit, die er für uns bereitet hat in der Zukunft. And it's our decision when we're going through suffering to turn bitter and run away from him or to turn to him for peace and courage. Es ist unsere Entscheidung in unserem Leid, ob wir von ihm weglaufen und verbittern oder ob wir in seine Arme laufen und Ermutigung und Frieden von ihm empfangen. I'd just like to break into groups now, maybe just for 5 minutes. Ich möchte uns vielleicht einfach jetzt zusammenfinden in kleinen Gruppen, vielleicht so für 5 Minuten. Just groups of two. Immer zu zweit. And maybe you can share with that person if you're going through something. Und vielleicht könnt ihr zueinander mitteilen, wenn ihr vielleicht bestimmte Dinge gerade erlebt. Church should be active involvement. In der Gemeinde soll es einfach aktiv zugehen. And maybe you feel led to pray for that person. Und vielleicht fühlst du dich einfach geführt oder geleitet, für eine bestimmte Person zu beten. And if you don't know Jesus tonight, und wenn du heute Abend Jesus noch nicht kennst, it doesn't come from getting baptized or joining a church or hanging out with Christians. Du wirst nicht Christ, indem du dich vielleicht taufen lässt oder in die Gemeinde kommst oder Zeit mit Christen verbringst. It comes when you make a decision to stop putting trust in yourself. Du wirst Christ, wenn du aufhörst, auf dich selbst zu vertrauen. And put your trust in him. Und vielmehr dein Vertrauen, dein Glauben in Jesus hineinsetzt. Acknowledge that he dealt for your sin on the cross. Anerkennst, dass er deine Sünden am Kreuz behandelt hat, beendet hat. And asking him to come join your life. Und indem du einfach ihn bittest, dass er in dein Leben hineinkommt. And if you'd like to pray that prayer, maybe you want to ask the person you're with if you don't know Jesus tonight. Und wenn du vielleicht dieses Gebet sprechen möchtest, vielleicht machst du es zusammen mit der Person, mit der du zusammen bist. Or feel free sagst, heute Abend möchtest du die Entscheidung treffen. Feel free to come talk to me. Oder nimm dir einfach die Freiheit, zu mir dann nachher zu sprechen. Amen. Amen.